Über die offene Botschaft des Verteidigungskomitees der DVJK vom 20. Mai, in der die südkoreanischen Behörden zu Dialogen und Verhandlungen für die militärische Entspannung und die Beseitigung der Gefahr des Zusammenstoßes aufgefordert wurden, berichteten vom 20. bis zum 22. Mai die russische Nachrichtenagentur TASS, die kubanische Prensa Latina, der amerikanische Sender VOA und die japanischen Nachrichtenagenturen Kyodo und Jiji.